hat doch nen Kumpel, wie dich nicht verdient. Helmut, komm spiel mit Skat, los nimm schon die Karten und gib. Hör schon auf, unentwegt in dein Bier reinzustarren. Du glaubst wohl, sie säße gleich unter dem Schaum. Misch die Karten und gib jedem 10, sonst geht der Abend noch vom Baum. Mensch Helmut, hör doch mal, mach dir doch wegen der keinen Kopf. Du findest andere irgendwo sowieso, aber heute machen wir einen drauf. Oh Moment mal, meine Kleine steht in der Tür. Sie geht nämlich abends gern spazieren. Oh, sie winkt schon. Du, ich muss mal zu ihr hin. Siehst du, Helmut, das kann dir nicht passieren. Helmut, nimm's nicht so schwer. Herr Ober, noch einen Doppelten für ihn. Wir holen den Abend irgendwann einmal nach. Mach's gut, Helmut. Du, ich muss jetzt wirklich gehen. Yeah.